Selbst sein Hausblatt, der Guardian, nennt Gordon Brown schon einen Halbtoten. Wie lange der Premierminister noch in der Downing Street verharrt, ist schwer zu sagen. So viel steht aber fest, das Heft des Handelns hat der Schotte seit heute endgültig nicht mehr in der Hand. Das hat er mit der überstürzten Kabinettsumbildung mehr als deutlich gemacht. Zu der sah sich der Regierungschef gezwungen, nachdem sein Arbeitsminister James Purnell es nicht dabei belassen hat, zurückzutreten, sondern als erstes Kabinettsmitglied Gordon Brown auch offen aufgefordert hat, endlich seinen Hut zu nehmen, um die Labour-Partei in nicht noch größere Schwierigkeiten zu bringen. Eine Mehrheit der Briten, das geht aus Umfragen hervor, würde den unbeliebten Premierminister ohnehin lieber heute als morgen in die Wüste schicken. Doch Brown klammert sich an die Macht, will das von Tony Blair übernommene Amt nicht räumen, auf das er so lange gewartet hat. Das Debakel der Labour-Partei jetzt bei den Kommunalwahlen, das absehbare Desaster, wenn übermorgen die Europawahlergebnisse bekannt gegeben werden, ganz egal, Brown wollte die Tiefschläge mit einer Kabinettsumbildung auffangen. Doch was zu einem Befreiungsschlag werden sollte, wirkt jetzt schon wie ein Rohrkrepierer. Den in den Spesenskandal verstrickten Schatzkanzler Alistair Darling nun doch weitermachen zu lassen, offenbart die ganze Schwäche des Regierungschefs. Jetzt hält Brown an einem Finanzminister fest, den er selbst schon demontiert hat, nur weil er als Regierungschef nicht mehr stark genug ist, seinen Wunschkandidaten, den umstrittenen Schulminister Ed Balls, durchzusetzen. Und David Miliband, der sich einem Ressortwechsel widersetzt haben soll, darf Außenminister bleiben. Von wegen Führungsstärke, Gordon Browns Autorität ist dahin, die Regierung gelähmt. Dem Premierminister geht es nicht mehr um eine Mannschaft, die Großbritannien durch solch schwierige Zeiten führen kann, sondern nur noch darum, seine Haut zu retten. Und auch seine Ankündigung, in dem Spesenskandal der Großbritannien schon seit Wochen erschüttert, hart durchzugreifen, ist jetzt als Geschwätz von gestern entlarvt. An Finanzminister Darling festzuhalten, vermittelt jedenfalls genau das Gegenteil. Und indem sich Brown mit Händen und Füßen gegen eine Neuwahl sträubt, erlaubt er, wenn er damit durchkommt, erlaubt er es selbst den Abgeordneten, denen Spesenbetrug im übelsten Stil nachgewiesen wurde, noch ein ganzes Jahr im Parlament zu bleiben. Interessant wird nun, ob die Regierungsfraktion dieses unwürdige Vorgehen mitmacht. 72 Unterschriften von Labour-Abgeordneten sind nötig, um eine Abstimmung über Gordon Brown zu erzwingen. Eine Gruppe von Rebellen gibt sich zuversichtlich, ihren Parteichef auf diese Art und Weise loszuwerden und ihn damit auch als Premierminister stürzen zu können. Viel Glück dabei, denn wenn das nicht gelingt, dann droht die Leichenstarre, dann stehen dem Königreich quälende Wochen und Monate bevor, im schlimmsten Fall noch ein ganzes Jahr.